Meine Damen und Herren, wir setzen heute unsere 12-teilige Reihe Transit fort. Transit auf der Schwelle zum 21. Jahrhundert. 12 erstklassige Autorinnen und Autoren behandeln die großen Themen unserer Zeit. Krieg und Frieden, Liebe und Sexualität, Arbeit und Umwelt, Stress und Muße, Raumfahrt, Medien, Gentechnologie und was uns noch bewegt im Übergang zum dritten Jahrtausend. Transit 12-mal in diesem Jahr, immer zum Monatsende auf NDR 4 Info und hier auf Radio Bremen 2. Heute das entzauberte Herz vom Siegeszug der Medizin im 20. Jahrhundert. Ergänzende Informationen zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de. Chirurgische Sensation in Südafrika. Das Herz einer jungen Frau schlägt in der Brust eines Mannes. Dramatische Stunden im Grote-Schuur-Hospital in Kapstadt. Chirurg überlistet den Tod. Verwerfliche Experimente am Menschen. Erst das Skalpell, dann die Moral. Sudden, I realized that I've done something which the world thought was great. Das entzauberte Herz vom Siegeszug der Medizin im 20. Jahrhundert von Barbara Manitz. Der Chirurg, der jemals versucht, eine Wunde des Herzens zu nähen, wird für immer die Achtung seiner Kollegen verlieren. Doch noch bevor das Jahrhundert zu Ende geht, am 9. September 1896, riskiert der Frankfurter Chirurg Ludwig Rehn das Verächtliche. Als ein junger Mann nach einem Duell mit einem Dolchstich im Herzen bei ihm Hilfe sucht, näht er die Herzwunde. Der junge Mann überlebt. Chirurgen aus aller Welt kommen, um den wagemutigen Operateur zu sprechen und den jungen Mann mit den drei Nähten im Herzen zu sehen. Das unantastbare Herz ist berührt worden. Ein jahrtausendealter Mythos verliert seine schützende Aura. Die Traumdeutung von Sigmund Freud erschien. Der Wiener Nervenarzt eröffnet das Jahrhundert der modernen Medizin. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie viel Sie über die Psychoanalyse wissen. Zwei Ihrer Behauptungen beleidigen die ganze Welt. Das Unbewusste ist der Herr im Haus, die Seele und nicht der Verstand. Und? Unsere sexuellen Triebe sind die Basis höchster kultureller, künstlerischer und sozialer Schöpfungen. Damit hat sich die Psychoanalyse in den Verdacht einer fantastischen Geheimlehre gebracht, die im Dunkeln bauen, im Trüben fischen möchte. Und doch kann ich Ihnen versichern, dass mit der Annahme unbewusster Seelenvorgänge eine entscheidende Neuorientierung in Welt und Wissenschaft angebahnt ist. Sigmund Freud entzaubert den aufgeklärten, vernunftbegabten Menschen. Seine ärztlichen Kollegen bleiben von diesem Gedanken ungerührt. Ihr Stolz gilt den chirurgischen Errungenschaften der Bakteriologie und den neuen hygienischen Erkenntnissen. Sie bewundern Louis Pasteur und Robert Koch, Rudolf Virchow und Max von Pettenkofer und die Ideen eines Charles Darwin. Die ratgebenden, mitfühlenden Ärzte sind zu Beginn des Jahrhunderts Experten geworden. Sie begründen ihre Anordnungen naturwissenschaftlich. Sie entscheiden über Behandlungsbedürftigkeit und Arbeitsfähigkeit ihrer Patienten. Und sie wollen nicht nur Krankheiten heilen, sondern auch auf gesellschaftliche Fragen Antworten geben. Sie blicken optimistisch in die Zukunft, die den endgültigen Sieg über die todbringenden Infektionskrankheiten bringen soll. Ursache des Gelbfiebers aufgeklärt. Erreger des Paratyphus entdeckt. Antikörper und Antigene nachgewiesen. Das Hormon Adrenalin gefunden. Blutgruppen entschlüsselt. Und dann 1904 die erste chirurgische Sensation. Herz eines Hundes an Halsschlagader genäht. Der erste Schritt auf dem Weg, einen Menschheitstraum zu verwirklichen und den Tod zu bezwingen. Doch nicht das Herz ist zu diesem Zeitpunkt das Sensationelle. Die Nahttechnik wird mit dem Nobelpreis belohnt. Ein experimentierfreudiger Chirurg, der Franzose Alexis Carrel, hat eine Nahttechnik entwickelt, die es erlaubt, Gefäße aneinander zu nähen. Als er Blutgefäße aneinander nähen konnte, hat er sofort begonnen zu transplantieren und hat wirklich kreuz und quer transplantiert, von Hund auf und so weiter. Und stellte damals fest und schrieb in seinen Arbeiten, es liegt jenseits der chirurgischen Fähigkeit, ein solches Organ am Leben zu erhalten. Klaus Hammer, Veterinär und Humanmediziner, Professor für Xenotransplantation an der Universität München. Dann kam Chaboulet, das war ein Franzose, der begonnen hat, er hat eine Kaninchenniere einem Mädchen einfach so ein bisschen wie ein Orangenteil in die Niere eingesetzt und meinte, es hätte Verbesserung gebracht, aber das Kind starb dann nach 8 Tagen. Und dann kam interessanterweise ein Österreicher und er transplantierte Affenorgane auf Menschen, also in Affennieren, Schweinsaffennieren auf Menschen und stellte fest, dass im Unterschied zu allen anderen Operationen das Blut nicht geronnen ist. Und hat nun gefunden, eben diesen Speziesunterschied, je näher, desto besser. Aber es gab keine Immunsuppression, nicht? So sind die Organe eben nach 2-3 Tagen abgestoßen worden. Und die Patienten starben. Für die Mediziner kein Grund, Experimentierfreude und Entdeckerlust in Frage zu stellen. Ethische Bedenken werden erst ein halbes Jahrhundert später geäußert. Ferdinand Sauerbruch, ein junger Chirurg in München, ist von der Idee besessen, die Lungentuberkulose, an der Millionen Menschen sterben, chirurgisch zu bekämpfen. Ich muss am offenen Brustraum operieren. Aber wie? Wenn ich den Brustkorb öffne, dringt sofort Luft ein. Und der tödliche Pneumothorax entsteht, weil der Luftdruck im Brustkorb niedriger ist als draußen. Irgendwie muss das verhindert werden. Ich muss in einer Unterdruckkammer operieren, einer gläsernen Unterdruckkammer mit Öffnungen für meine Arme und den Kopf des Patienten. Aufgeregt zieht er sich an. Es ist 3 Uhr morgens. Er weckt seine beiden Laboranten und geht mit ihnen in den Keller des Krankenhauses, in dem die Werkstatt untergebracht ist. Eine einzelne Glühbirne beleuchtet allerlei Gerät und Gerümpel. Sauerbruch erklärt ihnen seine Idee. Sein Versuchsobjekt, ein Hund. Wir müssen einen Kasten bauen, dessen Wände aus Glas sind. Eine Art Glastrommel. An dem einen Ende muss ein Gummiring sitzen, der den Hals luftdicht abschließt. Der Kopf und auch der Unterleib des Hundes sollen außerhalb der Glastrommel bleiben. Nur die Brust soll umschlossen werden. Außerdem müssen an der Kopfseite im Glas 2 Öffnungen sein, durch die ich meine Arme zum Operieren stecken kann. Auch die müssen wir mit Gummiringen abdichten. Und dann das Wichtigste. Wir brauchen eine Luftpumpe zum Absaugen der Luft aus der Glaskammer und Ventile, damit wir den Unterdruck herstellen können, der dem Luftdruck im Innern der Brust des Hundes entspricht. Sie rechnen die Maße aus. Der eine geht zum Glaser, der andere kauft Gummiringe und Ventile. Die Messapparate besorgt Sauerbruch selbst und zahlt auch alles aus eigener Tasche. Sie arbeiten nachts, heimlich. Sauerbruch betäubt den Hund, öffnet den Brustkorb in der Glastrommel. Grau-rosa liegt die Lunge da, intakter Atmung hin und her gleitend. Sauerbruch schließt den Brustkorb wieder. Der Hund lebt. Noch im gleichen Jahr lässt sein Chef Mikulic Radetzky eine große Unterdruckoperationskammer für Menschen bauen. Und im folgenden Jahr operieren die beiden auf diese Weise 16 Patienten an Lunge, Herz und Speiseröhre. Bis Ferdinand Sauerbruch eine neue Methode entwickelt, bei der sich die Verfahren umkehren. Der Patient atmet komprimierte Luft ein, während der Thoraxraum unter normalem atmosphärischem Druck geöffnet werden kann. Der Anfang der künstlichen Beatmung ist gemacht. Erreger der Lustseuche Syphilis nachgewiesen. 4 Jahre später, 1910. Mit Salvasan gegen Syphilis. Zauberkugeln heißen diese ersten Pillen. Sie begründen die antibakterielle Chemotherapie. Der Nobelpreisträger Paul Ehrlich entdeckte, dass Farbstoffe Mikroorganismen nicht nur färben, sondern auch töten können. Poliovirus gefunden. Vitamine entdeckt. Sagrotan erobert die Welt. Blutgerinnungshemmende Substanz Heparin gefunden. Blutkonservierung entwickelt. Grundlagenforschung treibt das medizinische Wissen voran. Die therapeutischen Konsequenzen sind noch gering. Aber die Chance, Erkenntnisse in der Praxis auszuprobieren, rückt näher. 67 Millionen Soldaten ziehen in den Krieg. 10 Millionen fallen. 1,8 Millionen in Deutschland. Knochentransplantationen mit Transplantaten von lebenden Menschen. Hautverpflanzungen, Bluttransfusionen und Schutzimpfungen. Der Krieg ist ein unbegrenztes Übungs- und Betätigungsfeld. Wie nie zuvor bietet sich uns Ärzten die Gelegenheit, Herzverletzungen zu behandeln, zu operieren und zu obduzieren. Reiches Menschenmaterial, das unser Wissen und Können außerordentlich gefördert hat. Ferdinand Sauerbruch. Es ist nicht unbescheiden, wenn wir Chirurgen immer wieder darauf hinweisen, dass durch unsere unmittelbaren Beobachtungen am lebenden Körper, die uns der operative Eingriff vermittelt, auf neue Eindrücke und Tatsachen ganz anders reagieren, als wie der interne Arzt, der nur mittelbar seine Feststellungen machen kann. Der Chirurg sieht alles unmittelbar und seine 5 sind ihm wichtiger als wie alle wissenschaftlichen Hilfsmethoden zur Klärung eines Befundes und zur Einleitung des Heilprozesses. Während des Krieges wechselt der Lungenspezialist Sauerbruch das Chirurgenfach und experimentiert mit künstlichen Gliedmaßen an Tieren und Menschen. Er entwickelt den berühmt gewordenen Sauerbrucharm, eine Armprothese mit einem differenzierten Greifmechanismus. Die am Armstumpf verbliebenen Muskeln können über Stifte auf Seilzügen die künstliche Hand willkürlich bewegen. Nach 400 Jahren der große Fortschritt gegenüber der berühmten eisernen Hand des Götz von Berlichingen. Der Erste Weltkrieg ist vorbei. Viele Menschen hungern. Die Ärzte stehen oft hilflos vor ihren Patienten. In diesem Elend entwickeln sich erste Ideen einer sozialen Medizin und Sozialhygiene. Tuberkulose wieder Todesursache Nummer 1. Spanische Grippe wütet in ganz Europa. 20 Millionen Grippetote. Syphilis nimmt zu. Kokain wird Modedroge. Hilfe für Kriegsbeschädigte. Krüppelfürsorge und berufliche Wiedereingliederung werden auf eine rechtliche Grundlage gestellt. Erste schulärztliche Untersuchungen. Leitsätze zu einer hygienischen und körperlichen Erziehung sollen die Volkskraft heben. zur Rassenhygiene ist es nur ein kleiner Schritt. Sittenpolizei eingerichtet. Sterilisation von Erbkranken gefordert. Kastrationen bei Hypersexualität. In Berlin wird die Gesellschaft für Rassenhygiene gegründet. Das Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik sammelt Schädel aus aller Welt für seine rassenbiologischen Forschungen. Der Staatsrechtler Karl Bindung und der Psychiater Alfred Hoche veröffentlichen ihre Schrift »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens«, ihr Maß und ihre Form. Die Instrumente liegen im kochenden Wasser. Heißer Dampf kräuselt sich über der Sterilisation. Die Sonnen der Bogenlampen reflektieren glitzernd in der vernickelten Zapfstelle für die Sauganlage und die Narkosegase. Der Chirurg und Narkoseforscher Hans Kilian erinnert sich an seine erste große Herzoperation im Jahre 1926. Die beiden großen Narkosemaschinen sind an die Zapfstelle angeschlossen. Sie sind die erste deutsche permanente Narkoseanlage, von mir konstruiert und eigenhändig zusammengebaut. Wir stehen vor einer abenteuerlichen Operation und legen Gesichtsmasken an. Sonst tragen wir in unserer Klinik keine. Unser Chef ist in Hochstimmung. Grell beleuchtet liegt ein junger Mann vor uns. Die kleine Einstichstelle, wo der Dolch eingedrungen war, ist gut zu sehen. Der Chef greift nach dem Skalpell. Die Wunde klafft. Er nimmt die Brustbeinschere und spaltet das Brustbein. In der Tiefe wird der Herzbeutel sichtbar. Im äußersten Wundwinkel ist ein kleines verklebtes Loch zu sehen. Hier ist das Messer direkt ins Herz gedrungen. Wie ein Mann durchfährt uns derselbe Gedanke. Der Chef wird das Herz in die Hand nehmen müssen, wenn er die Naht ausführen will. Er hält einen Augenblick inne. Totenstille. Das ist der Eingriff aller Eingriffe. Der Angriff auf Tod und Leben. Wenn jetzt das Blut aus dem Herzbeutel schießt, bedeutet das den sofortigen Tod. Mit einem kurzen Scherenschlag öffnet der Chirurg den Herzbeutel. Das befreite Herz wird sichtbar. Es machte nur kümmerliche Zuckungen. Aus der kleinen Schnittwunde an der linken Vorderseite schießt bei jeder Zusammenziehung ein breiter Strahl hellroten Blutes. Blitzschnell ist meine Hand an den Gefäßen. Sie begegnet der Hand des Chefs, der von unten in den Herzbeutel greift. Dann liegt das schlagende Herz auf seiner Handfläche. Der Chirurg macht den ersten Stich, den zweiten, den dritten, den vierten. Er massiert das Herz mit seinen Händen. Es pulst, Schlag um Schlag, auf den nun bewegungslosen Fingern. »1929 gibt es eine neue Attraktion im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Der gläserne Mensch kann besichtigt werden. Schauen Sie ihn an. Seine Haut ist abgezogen. Muskeln, Fett und Bindegewebe sind sorgfältig herauspräpariert. Sehen Sie das Skelett, sein Herz, die Lunge, den Magen? Sie erhalten einen großartigen Einblick in die Gefäßversorgung.« Es begann schon im letzten Jahrhundert mit der Hand der Gemahlin. Knochen, ziemlich verschwommen mit einem dunklen Fleck. Anna Bertha Röntgens Hand mit Ring war eines seiner ersten Untersuchungsobjekte. Wilhelm Conrad Röntgen experimentierte mit den geheimnisvollen X-Strahlen und schaute in das Innere des Körpers, ohne ihn zu sezieren. 1901 erhielt er den Nobelpreis. In den folgenden Jahren wurden in atemberaubendem Tempo Röntgenstrahlen zur Therapie und Diagnostik eingeführt. Gebärmutterkrebs mit Radium bestrahlt. Kontrastmittel verbessert Röntgenbild. Hunderte von medizinischen Röntgeninstituten, Tausende von Veröffentlichungen und die ersten Röntgengesellschaften werden gegründet. Und obwohl sich schon bald Röntgenschäden zeigen, greifen die Röntgenologen der ersten Jahre, unbekümmert von Hautverbrennungen und Krebsbildungen, in den Strahlengang. Unsichtbares wird sichtbar. Alles wird vermessen. Akustisch, bildnerisch und elektrisch. Herzaktionen und Hirnpotenziale. Das Skelett und die Körperinnenhöhlen. Organe und Gewebe und schließlich die Gelenkhöhlen. Der Arzt Werner Forsmann arbeitet 1929 in einer kleinen Klinik nördlich von Berlin. Fasziniert von einem Foto in einer Veterinärzeitschrift, packt ihn die Idee, durch die Vene einen Schlauch bis ins Herz zu leiten. Er will einen Blick in das Herz werfen. Man wusste in der Zeit, als ich studierte und junger Assistent war, schon sehr viel über Herzfehler und über anatomische Variationen, Missbildungen, die man an der Leiche studiert hatte. Man konnte aber diese Kenntnisse nicht in die Praxis, für die Praxis verwerten, vor allen Dingen auch nicht ihre dynamischen Auswirkungen, ihre funktionellen Auswirkungen dabei erkennen und korrigieren. Er beginnt zu experimentieren. Zunächst an einer Leiche, dann an sich selbst. Er bittet einen befreundeten Assistenten, ihm zu helfen. Sie machen einen Schnitt in Forsmanns Armbeuge, öffnen die Hauptvene und führen eine Hohlnadel mit einer weiten Lichtung ein. Der Assistent lässt den eingefetteten Herzkatheter durch die Nadel gleiten und die Armvene aufwärts wandern. Zentimeter um Zentimeter gleitet der Schlauch weiter, während Forsmann ungerührt dasteht. Als etwa 40 cm Schlauch in der Vene verschwunden sind, bekommt der Assistent es mit der Angst zu tun und weigert sich, das Experiment zu beenden. Werner Forsmann gibt nicht auf. Aus einem Interview 1956. Das war ein schöner Sommernachmittag. Wir kamen aus dem Casino und ich ging zu meiner Operationsschwester hin. Das war eine sehr gescheite Person, auch sehr energisch. Man konnte also gut mit ihr zusammenarbeiten und sagte, ich möchte gerne etwas haben, um mir, nicht um mir, sondern um eine Venenfreilegung zu machen und einen Ureterkatheter und entsprechende Lokalanästhesie. Und da blitzte sie mich gleich an und sagt, Sie wollen doch nicht etwa das machen, was der Sanitätsrat Ihnen verboten hat. Ich sage, nein, es ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja völlig ungefährlich, also Sie können mir das Zeug ruhig geben. Na, nach einigen Hin und Her meinte sie, naja, wenn es so ungefährlich ist, machen Sie es doch bei mir. Ich sage, gut, mache ich es bei Ihnen, denn ich wollte ja erst mal das Zeug haben, nicht? Das sie unter Verschluss hatte. Und dann habe ich sie in den Operationssaal mitgenommen und dann habe ich gesagt, ja, auf den Tisch müssen Sie sich legen. Ich war, ja, warum? Sondern ich spritze Ihnen eine Vokain, wenn Sie kollabieren und liegen auf dem Boden, was fange ich denn dann mit Ihnen an, nicht? Und dann habe ich sie festgemacht und Beine festgemacht und dann war sie ganz ruhig. Und schließlich habe ich hinter ihr von dem Tisch die Lokalanästhesie genommen, schnell eingespritzt, Vene freigelegt, Katheter reingeschoben. Und da sagte sie, da fangen Sie bald an. Ich sage, ja, ich bin fertig, nicht? Und dann schimpfte sie wie ein Rohrspatz und ich nahm meinen, ich sage, nun seien Sie ruhig, machte einen Handlos, ich sage, nun machen Sie sich los, jetzt gehen wir runter ins Röntgen und gucken uns das mal an, wo der Katheter liegt. Und dann bin ich ins Röntgen runtergegangen und die hatte inzwischen die Röntgenschwester alarmiert. Und da habe ich mich hinter den Schirm gestellt und da hat mir eine Schwester einen Spiegel vor den Durchleuchtungsschirm gehalten und ich konnte so rüber gucken und konnte nur sehen, wo die Spitze meines Katheters lag. Und als ich im Herzen den Katheter sehen konnte, da war ich also sehr zufrieden und habe dann Aufnahmen machen lassen, um es dokumentarisch festzuhalten. Ein Jahr später spritzt sich Forstmann Kontrastmittel ins Herz, um es besser studieren zu können. Der Schleier, der sich über sein Bewusstsein legt, als das Kontrastmittel durch das Gehirn fließt, rührt ihn nicht. Ich habe im Ganzen 9-mal meine Venen selbst freigelegt und einen Katheter angeführt. Und nur bei den beiden letzten habe ich Kontrastmittel genommen. Ich wurde ja immer für halb verrückt gehalten und wollte aber irgendwie weiterkommen. Und jetzt war die Einspritzung von Kontrastmitteln das für mich Erreichbarste. Denn ein Laboratorium für Stoffwechseluntersuchungen, wie sie mir vorschwebten, konnte ich nicht haben. Forstmann wechselt zur berühmten Berliner Charité zu Professor Sauerbruch. Doch als sein Versuch nicht nur in medizinischen Fachblättern, sondern auch in populär aufgemachten Zeitungen veröffentlicht und bewundert wird, reagiert Ferdinand Sauerbruch empört. Mit solchen Kunststücken kann man in der Chirurgie nichts anfangen. Mit solchen Kunststücken habilitiert man sich in einem Zirkus und nicht in einer anständigen Klinik. Werner Forstmann verlässt die Charité. Seine wissenschaftliche Laufbahn ist beendet. Die Zeit ist für seine Entdeckungen noch nicht reif. Erst 10 Jahre später wird sein Herzkatheter in der klinischen Praxis zur Diagnose eingesetzt und erst 27 Jahre später, 1956, wird er, inzwischen Kassenarzt im kleinen Bad Kreuznach, überraschend mit dem Nobelpreis geehrt. In der Laudatio nennt man Werner Forstmann den letzten Romantiker in der Medizin. Stoffwechsel von Tumoren erforscht. Insulin isoliert. Impfstoff gegen Tuberkulose gefunden. Penicillin entdeckt. Sulfonamide entwickelt. Endlich ein Sieg im Kampf gegen die Bakterien. Die kausale Therapie der Infektionskrankheiten, die mit Salvarsan gegen die Syphilis begonnen hatte, wird nun in vollem Umfang möglich. Die Zahl der Todesfälle durch Infektionskrankheiten sinkt auf weniger als 5%. Erbbiologie begründet Zwangssterilisation. Gesundheitswesen gleichgeschaltet. Lebensborn, eine geheime SS-Zuchtanstalt. Rassenhygiene wird Prüfungsfach. Der Siegeszug der Medizin pervertiert in Größenwahn und zu einer Medizin ohne Menschlichkeit. Ärzte ermorden unheilbar Kranke. Sie betreiben Euthanasie behinderter Kinder. Und sie machen Menschenversuche in Konzentrationslagern. Infektionsversuche an Kindern. Eineiige Zwillinge aus jüdischen, Roma- und Sinti-Familien werden mit Typhusbakterien infiziert, um Infektionswege zu untersuchen. Erforschung der Folgen lang andauernder Unterkühlung. Lagerinsassen liegen stundenlang im Eiswasser. Versuche in Unterdruckkammern. Wie reagiert der Organismus bei plötzlichem Druck- und Sauerstoffabfall? Rassenbiologischer Wahn, naturwissenschaftliche Experimentierwut und Sadismus machen Ärzte zu Verbrechern. Die Medizin auf dem Tiefpunkt ihrer Geschichte. 23 Ärzte müssen sich 1947 im Nürnberger Ärzteprozess wegen brutaler Humanexperimente vor Gericht verantworten. 7 werden zum Tode verurteilt, 9 erhalten Haftstrafen, 7 werden freigesprochen. Die meisten bleiben unerkannt. Atombomben löschen Menschenleben aus. Weltgesundheitsorganisation WHO gegründet. Krankenhausärzte organisieren sich. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Lebens- und Wohnverhältnisse katastrophal. Die medizinische Versorgung liegt da nieder. Die Krankenhäuser sind überfüllt, Medikamente und Verbandszeug rar. Penicillin, das in den USA hergestellt wird, ist nur auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Grippe und Lungenentzündung, Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten fordern, wie nach dem Ersten Weltkrieg, wieder ihre Opfer. Neue Methoden in der Hornhautübertragung. Erste Augenbank als gemeinnützige Anstalt in New York eingerichtet. Künstliche Hüftgelenke. Handprothese verbessert. Nierentransplantation geglückt. Abstoßungsproblem ungelöst. David Hume hat dann das Glück gehabt, eineiige Zwillinge zu haben, wo ein Zwilling eine Niere brauchte und der andere Zwilling hat gespendet. Und ohne Immunsuppression haben die Nieren überlebt, beziehungsweise die Patienten. Antibiotika gegen Tuberkulose. Mit Radiojod gegen Tumore. Impfstoffe gegen Polio und Pocken. 25 Jahre später, 1976, verkündet die Weltgesundheitsorganisation WHO die Ausrottung der Pockenkrankheit. Zur Herausforderung der Medizin werden die chronischen, die Zivilisationskrankheiten. Bürgerkrieg im Körper. Entartete Zellen wuchern schrankenlos und vernichten den Körper. In militärischen Bildern und Wörtern wird in den 50er Jahren über den Krebs geschrieben. Gesichertes Wissen ist rar. RAL. Radikaloperation und strahlentherapeutische Vernichtung. Die Ausrottung der wuchernden Zellen erscheint als einzige Therapie. Der Erfolg ist gering. Aber Alternativen wie Chemotherapie und Hormontherapie stecken noch in den Anfängen und immunologische Methoden sind noch unbekannt. Krebs, Todesursache Nummer 2. Als statistische Studien das Ausmaß der Krebskrankheit belegen, entwickelt sich die Onkologie zu einem wichtigen Fachgebiet. Spezialgebiete entstehen. In Heidelberg wird das Deutsche Krebsforschungszentrum gegründet und Wesen, Verhütung und Bekämpfung der verschiedenen Krebserkrankungen werden systematisch erforscht. Der Psychoboom erfasst auch die Onkologie. Ich betrachtete den Tumor als verschluckte Tränen, die ich in meinem Leben nicht geweint hatte und nicht hatte weinen wollen, die sich in meinem Hals angesammelt und diesen Tumor gebildet hatten, weil ihre wahre Bestimmung, nämlich geweint zu werden, sich nicht hatte erfüllen können. Fritz Zorn in seiner autobiografischen Abrechnung mit der Krankheit. Man weiß inzwischen viel über das unkontrollierte Wachstum der Krebszellen. Man kennt die Auslöser und man kann das Karzinom frühzeitig diagnostizieren. Trotzdem bleibt das Tödliche ein ungelöstes Problem. Und noch ein Kampf ist am Ende des 20. Jahrhunderts offen. Der Kampf gegen die erworbene Immunschwäche AIDS. Lustseuche. Schwulenpest. AIDS bekommt man nicht, AIDS holt man sich. Als der tödliche Virus und seine Übertragungswege entdeckt werden, entsteht eine Hysterie ohnegleichen. Die Verbindung von Sexualität, Blut und Tod löst archaische Ängste aus und überwunden geglaubte Ressentiments. Aber schon bald heißt es: Hauptrisikogruppe? Alle. Der Virus breitet sich aus. Die Hysterie legt sich. Wer infiziert ist, muss lernen, mit ihm zu leben. Medikamente können Symptome lindern und die Lebenserwartung erhöhen. Aber die Medizin steht letztlich hilflos vor dem Erreger HIV. Er entzieht sich der Vernichtung, verändert seine Struktur, wann immer ein Medikament gefunden wird. Prävention ist das einzige Gegenmittel. Aber Elend und Armut sind Katalysatoren. 35 Millionen Infektionen weltweit. In Deutschland 37.000. Nach 15 Jahren konkurriert das Immunschwächesyndrom mit Malaria und Tuberkulose um Platz 1 der todbringenden Infektionskrankheiten. Herz-Lungen-Maschine entwickelt. Junge Frau am offenen Herzen operiert. Erste Herzklappenprothese eingepflanzt. Herzschrittmacher implantiert. Herztransplantationen bei Hunden. Ich krieg eine zweite Nummer für uns. Okay, noch eine Ligatur, bitte. Seit Wochen liegt der 53-jährige Louis Waschkanski im Grote-Schuh-Hospital in Kapstadt. Sein Herz ist am Ende. Dann passiert, worauf alle unausgesprochen gewartet haben. Eine junge Frau stirbt bei einem Autounfall. Ihr Gehirn wird zerschmettert, aber das Herz schlägt und der Vater ist bereit, das Herz seiner Tochter zu spenden. In einer Metallschale liegt das herausgeschnittene Herz der jungen Frau. Professor Barnard wendet sich Waschkanski zu, dessen Herz freiliegt, aber nicht mehr schlägt. Er ist im Begriff, Unwiderrufliches zu tun. Zuerst klemmt er die Aorta ab und schneidet sie durch. Dann löst er das Herz so, dass an der linken Vorhofwand rund um die Ausgänge der Lungenvenen ein Stumpf stehen bleibt. Ebenso bewahrt er einen Teil des rechten Vorhofs, in den die Hohlvenen münden. Dann hebt er das Herz heraus und legt es beiseite. Nun ist der Punkt erreicht, an dem es keine Umkehr mehr gibt. Barnard legt das Herz der jungen Frau in die Herzbeutelhöhle Waschkanskis und verbindet es erst mit dem linken, dann mit dem rechten Vorhofstumpf. Er verbindet die Lungenarterien miteinander, nachdem er sie in der Länge passend gemacht hat. Er schneidet die Aorta zurecht und verbindet sie. Und nun wird das Herz durchströmt. Immer noch angetrieben von der Herz-Lungen-Maschine. Die Körpertemperatur wird erwärmt. Das dauert 20 Minuten, eine endlos lange Zeit. Als sie endlich wieder 36,1 Grad erreicht hat, kommt der entscheidende Augenblick. Barnard bittet um die Elektroden des Defibrillators. Ein Stromstoß von 20 Wattsekunden schießt in das Herz. Eine Sekunde ist es totenstill. Dann geschieht das Wunder. Das eingepflanzte Herz schlägt wieder. 17 Tage schaut die Welt gebannt nach Kapstadt und verfolgt Waschkanskis neues Leben. Chirurgische Sensation. Der Tod ist bezwungen. Südafrikaner schafft es als Erster. Tödlicher Wettlauf der Eitelkeiten. Verwerfliche Experimente am Menschen. Herzverpflanzung ist Totschlag. Begeisterung und Entsetzen weltweit. Vor allem aus der Fachwelt kommen kritische Stimmen. Ist es nicht eine grauenhafte Szene? Schreibt Werner Forsmann am 3. Januar 1968 in der Neuen Züricher Zeitung. Wenn in einem Operationssaal Ärzte einem Patienten die Herz-Lungen-Maschine anlegen, während gleichzeitig im danebenliegenden Raum eine zweite Operationsgruppe die mit dem Tod ringende junge Frau mit gezücktem Messer umsteht, nicht um ihr zu helfen, sondern fiebernd vor Gier, ihren wehrlosen Körper auszuschlachten? Hier werden alle Schranken ärztlichen Denkens und der Humanitas brutal niedergerissen. Hier wird in letzter Konsequenz der Arzt zum Henker herabgewürdigt. Ein Luzifer, ein gefallener Engel. Kurz nach ihrer ersten Herzverpflanzung ist es auch in Amerika zu solchen Operationen gekommen. Da und dort, Herr Barnard, hat man das als Indiz dafür genommen, dass eben nun doch ein unverantwortlicher Wettkampf entbrannt sei. Und Günter Gauss fragt Christian Barnard in einem Fernsehinterview im Januar 1968. Heißt das, dass es eine Gruppe von Ärzten gegeben hat, im vergangenen Dezember, von denen jeder gleichermaßen imstande war, die erste Operation dieser Art zu unternehmen? Yes, no, I'm quite sure. There were quite a few centers at that stage who were capable of doing the first heart transplant. Ja, es gab mehrere Zentren, die durchaus in der Lage gewesen wären, eine Herzverpflanzung vorzunehmen. Aber es besteht immer das Problem der Auswahl der Patienten. Hat ein Arzt das Recht, einem lebenden Menschen das Herz zu entfernen, solange er nicht sicher ist, dass er das neue Herz in diesem Menschen zum Schlagen bringen kann? Als aber der Beweis erbracht worden war, dass dies möglich ist, zögerten auch die anderen Ärzte nicht mehr, denn sie waren auf diesen Eingriff schon lange vorbereitet. Ich kann dies vielleicht an einem anderen Beispiel deutlich machen. Eine Gruppe von Menschen steht am Rande eines Schwimmbeckens. Niemand weiß, wie kalt das Wasser ist, bis ein beherzter Mann hineinspringt. So kalt ist es gar nicht, ruft er, und alle springen ihm nach. The water in that swimming pool is cold and they're not quite sure how cold the water is. And then one of the people standing around the pool gets the courage to jump in. When he's jumped in the water, he says to the others on the side, the water is not so cold, and then they all start jumping and start swimming. 150 Herzen werden in den nächsten 2 Jahren transplantiert. Nur wenige Patienten überleben. Überleben ist Zufall. Die Ärzte wissen nicht, wie sie die Abwehr des Körpers gegen das fremde Organ verhindern können. Sie haben keine sicheren Methoden, Abstoßungsreaktionen überhaupt frühzeitig zu erkennen. Aber das Herz ist entlarvt. Ein austauschbarer Hohlmuskel. Eine Pumpe. Es ist eine irre gute Pumpe, weil es den Technikern bislang nicht gelungen ist, die nachzubauen. Und die einzigartige Seele? Wo hat sie jetzt ihren sicheren Ort? Im Gehirn? Erst einmal. Noch ist der Zugriff auf das Gehirn nicht möglich. Computertomographie ermöglicht Schichtaufnahmen des zentralen Nervensystems. Scintigraph gewährt Einblicke in bisher verborgene Organe. Kernspintomogramm lokalisiert Hirntumor. Positronen-Emissionstomogramm zeigt Stoffwechselbilder. Großcomputer rechnen und bringen dreidimensionale und farbige Bilder auf den Monitor. Die Medizin dringt in den Mikrokosmos des menschlichen Körpers und entschlüsselt den Bauplan in seinen feinsten Strukturen. Mittel gegen Abstoßungsprozesse gefunden. Herzbiopsien zeigen Abstoßungsprozesse. 15 Jahre nach der ersten Transplantation 1982 ist mit der Entwicklung des Immunsuppressivums Cyclosporin der Durchbruch gelungen. Sogar 70-Jährige erhalten ein neues Herz und Babys. Schon werden erste Versuche mit Robotern gemacht, die mit einer Präzision arbeiten, die kein menschlicher Chirurg erreicht. Die Herztransplantation ist kein Abenteuer mehr. Das Hauptproblem wirklich ist der enorme Spendermangel, der durch ein ganz interessantes Phänomen noch aggraviert wird. Es gibt einfach zu wenig Bereitschaft, aber meiner Meinung nach durch die sicheren Autos noch aggraviert wird, was ja schön ist, was ich eigentlich nicht kritisiere. Ja? Also die Autos, die haben also tolle Zellen, die gehen ja kaputt. Dann die ganzen Airbags, dann die Sicherheitsgurte. Man wird ja zum Organspender durch geringe Geschwindigkeiten, also nicht, wenn sie mit 200 gegen die Betonwand knallen, dann sind sie kein Spender mehr. Und ich glaube auch, dass die neuen Alkohollimitationen von 0,5 Promille auch eine große Rolle spielen. Also das ist keine Kritik und auch kein Beschweren, das ist schön, das begrüße ich. Aber wenn gleichzeitig die Spenderbereitschaft nicht steigt, dann nimmt es eben ab und man muss also was tun. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, um Herzen heranwachsen zu lassen, sodass Patienten bei Transplantationschirurgen nicht mehr auf Spenderherzen warten müssen. Es soll so einfach werden, sich ein Organ aus dem Regal zu wählen, wie man es mit einem neuen Vergaser fürs Auto machen kann. Hautzellen werden bereits seit den 80er Jahren gezüchtet und bei Verbrennungen erfolgreich therapeutisch verwendet. Sie werden dem Patienten entnommen, bleiben etwa 3 Wochen im Brutschrank bei 37 Grad, bis sich aus einem briefmarkengroßen Stück Haut ein zeitungsgroßes Stück entwickelt hat und werden dann wieder zurückverpflanzt. Noch ist das gezüchtete Herz Forscher-Ehrgeiz. Noch ist es schwierig, ausgereifte spezifische Zellen zum Wachstum anzuregen. Die Alternativen der Xenotransplantation sind schon weiter fortgeschritten und eher ein ethisches Problem. Die Tiere wären vorhanden. Sie wären viel hygienischer. Das klingt jetzt komischer als der Mensch. Wir wissen, dass die Viren, die Bakterien von Tieren auf den Menschen wahrscheinlich nicht übergehen. Und wenn, dann wissen wir ja, welches Tier wir haben. Wenn Sie ein Organ bekommen, das transplantiert wird, wissen Sie nicht, wie gesund der Spender war. Und wir haben ja viele Hepatitis, also Leberentzündungen übertragen. Man hat Tumoren übertragen. Der Mensch ist kein sauberer Spender. Die Tiere könnten wir uns herrichten. Die Fremdartigkeit der Gewebe ist allerdings groß. Das ist wie, sagen wir mal, grob ausgedrückt, wenn Sie einen Traktormotor in einen Porsche bauen wollen. Die haben zwar gleiche PS-Zahl, aber das geht einfach nicht. Ein Schweineherz hat so viel fremde Eigenschaften, dass sie nicht so schnell überwunden werden können. Aber jetzt durch die transgenen Tiere ist plötzlich ein ganz anderer Schritt gelungen. Wir leben ja nicht mehr wir leben nicht mehr in dieser Welt, wir sind von einer anderen jetzt. Wir können tatsächlich die Oberfläche von Schweinezellen mit einigen Antigenen verändern, sodass sie menschlicher werden. Sie werden nicht Mensch. Wir sind sowieso 70% Schwein oder Schwein ist 70% Mensch. In der Aminosäurensequenz sollten wir uns immer noch im Klaren sein. Aber wir können jetzt das Sicherheitsschloss der Xenotransplantation schon mal aufmachen. Noch ist die Tür zu, aber das Schloss haben wir schon aufgemacht. Und wenn jetzt die Gentechnologie so weiter fortschreitet, dass wir eben dann mehrere Gene oder vielleicht Teile von Chromosomen, was wir schon haben, Artificial Chromosomes, künstliche Chromosomen, übertragen können, dann sehe ich Chancen, dass wir ganze Funktionsgruppen stoppen können oder anschieben können. Wir wollen die Evolution austricksen. Wir wollen 90 Millionen Jahre, so viele Jahre trennen, Schwein und Mensch in der Evolution, in einer Generation überwinden, damit wir länger leben. Und das zeigen die Umfragen, die wir hier gemacht haben. Wenn Sie einen 20-Jährigen fragen, ob er ein Schweineherz akzeptieren würde, dann sagen nur 20% der Jugendlichen ja. Sie haben sich ja mit dem Problem noch gar nicht identifiziert, haben es auch noch nicht erlebt. Wenn Sie aber so mittelalterliche Herrschaften fragen, so 50, wo mal schon ein Herzinfarkt war, sagen 50% spontan ja. Aber wenn Sie fragen Leute auf der Warteliste, Patienten, und diese Umfrage wurde gemacht in den USA, in Australien und eben in Deutschland, kann man überall einhellig antworten, 80% sagen ja. Je näher der Tod, desto mehr der Hang zum Leben. Gentechniker manipulieren Gesetze der Natur. Erfolgreiche Herzoperation im Mutterleib. Lukrativer Handel mit Spenderorganen. Neue Fragen nach den Grenzen der Medizin tauchen auf. Wann ist eine Verlängerung des Lebens sinnvoll? Wann ist der Mensch tot? Woran erkennt man das? Wenn in einem Leichnam das Herz noch schlägt und die Haut noch schwitzt. Eine erste, bis heute gültige und zugleich umstrittene Vereinbarung wurde 1968 an der Harvard Medical School formuliert. Der Mensch ist tot, wenn der Patient in einem irreversiblen Koma liegt und das EEG eine Nulllinie zeigt. Eine hirnelektrische Stille, 30 Minuten lang. Wir müssen uns über den Sinn des Todes klar werden. Was unterscheidet den Menschen von einer Maschine und ihren austauschbaren Teilen? Das Maschinenmodell vom menschlichen Organismus in der Medizin ist mehr als 100 Jahre alt. Damals schon zeigte es den Weg zu einer mechanischen Bearbeitung körperlicher Prozesse. Heute bekommt es durch die Transplantationsmedizin eine neue Qualität. Was nicht mehr funktioniert, wird ausgetauscht. Der Mensch, ein Ersatzteillager für andere. Der menschliche Klon, ein Ersatzteillager für das Original. Die körperliche Identität des Menschen steht auf dem Spiel und seine Würde. Kann er experimentiersüchtigen Forschern und selbstherrlichen Ärzten Grenzen setzen? Um das Grundrecht des Menschen auf Würde und Selbstbestimmung in der Medizin zu schützen, formulierte der Weltärztebund bereits 1948 als Reaktion auf die Menschenversuche im Dritten Reich: Das Verhältnis des Arztes zu seinem Patienten soll von nun ab nicht mehr paternalistisch sein, sondern partnerschaftlich. Der aufgeklärte, selbstständige Patient soll über Ziel und Praxis der Behandlung entscheiden und nicht ein allwissend väterlicher Arzt, der seinen Patienten bevormundet wie ein Kind. Es gibt die Medizinethik, die aber zum Teil nach abrufbaren Kriterien arbeitet. Das heißt, das Ideal ist für viele Mediziner, in den USA ist das schon weit entwickelt, sozusagen der Ethik-Chip. Das heißt, man hat ein Modul für den Computer, eine Software, mit der man die Fragen generell beantworten kann, die dort anstehen. Und das geht dann nach den vier Grundprinzipien, also einerseits die Freiheit und Würde des Betreffenden, zweitens, dass nicht geschadet werden darf, drittens, dass auch etwas Gutes getan wird für den Patienten, also geheilt wird, und viertens, dass diese Dinge gerecht verteilt werden. Nach diesen vier Prinzipien wird abgefragt, aber es wird nicht gefragt, was denn das Gute ist, was ein Schaden ist. Und die Frage der Freiheit ist eben im Einzelfall sehr schwer zu bestimmen. Detlef Bernhard Linke, Professor für Neurochirurgie und Medizinethik an der Universität Bonn. Das große Problem ist nur bei der Übersetzung dieser Menschenrechtsdimension in den Bereich der Medizin, dass die entscheidenden ethischen Fragen dort beginnen, wo es sich um Patienten handelt, die eben nicht selbstständig über ihre Vernunft, über ihr Bewusstsein verfügen können. Sodass wir dann so etwas wie ein unbeholfenes Kind vor uns hätten, also den Bewusstlosen beispielsweise, den Alzheimer-Patienten, die jetzt in eine partnerschaftliche Situation gefordert sind, aber dem gar nicht gerecht werden können, weil sie bewusstlos beispielsweise sind. Oder auch wirklich Neugeborene, die auch auf Fürsorge angewiesen sind und nicht jetzt ihre Meinung kundtun können. Sodass das große Problem der Medizinethik ist, dass sie zwar den Missbrauch, der im NS-System stattgefunden hat, zu korrigieren versucht, aber mit dem abstrakten Prinzip der selbstbewussten Bestimmung der eigenen Interessen an Grenzen gerät, dann, wenn der Patient nicht das Bewusstsein besitzt, um selbst zu bestimmen. Alzheimer'sche Krankheit, ein Hirndefekt. Schizophrene mit Hirngewebe von Föten behandelt. Nebennierenmark ins Gehirn einer Parkinson-Patientin gepflanzt. Hoffnung auch für Alzheimer-Patienten? Wir sprechen in den letzten 10 Jahren von dem Jahrzehnt des Gehirns und die Entwicklung der Neurowissenschaften, speziell im Bereich der Medizin, ist exponentiell explosionsartig. Die Einpflanzung von Gewebe in das Gehirn kann durch eine offene Operation erfolgen, bei der die Empfängerhirnstrukturen freigelegt werden. Es sind allerdings auch schon Katheter entwickelt worden, mit denen man die Mulde, in die das Gewebe eingebettet werden soll, einrichten kann, ohne dass das Gehirn auf breiter Fläche eröffnet werden müsste. In solch einem Fall kann über ein offenes Bohrloch durch die Schädeldecke hindurch die Hohlnadel eingeführt werden, durch welche dann die Gewebebrocken ihren Nistplatz in der Hirnhöhle erhalten. Das Hirngewebe kann nun gleichsam wie in einer Hirnschwangerschaft wachsen. Hirnverpflanzung. Die erste Unsterblichkeit auf Erden? Zurzeit wird ja nur Hirngewebe in kleinen Mengen, meistens in einer zellulären Suspension, das heißt in Form von aufgeschwemmten Zellen, verpflanzt, sodass man einerseits sagt, das ist ja nicht viel, was dort das Gewebe von 16 Embryonen oder Fäden oft genommen für einen erwachsenen Patienten. Das sind dann kleine Ausschneidungen aus dem Mittelhirn, die dort verwendet werden. Und andererseits sagt man, dass es ja eigentlich nur Funktionskreise sind, die beispielsweise die Bewegung betreffen. Aber man hat es auch schon bei Schizophrenen gemacht und man weiß auch, dass die Zentren für Bewegungskontrolle mit der Kognition, mit dem Denken, mit den Emotionen eng verbunden sind. Wo ist das vertraute Lächeln geblieben? Dieses kleine Zucken um die Mundwinkel? Sein unnachahmlicher Gang? Er sieht aus wie immer, und doch ist irgendetwas Wesentliches anders. In Mexiko war nach einer Hirngewebeoperation nicht eine Besserung der Parkinson'schen Symptomatik eingetreten, sondern eine Demenz, eine Verblödung. Was passiert, wenn Hirngewebe verschiedener Menschen miteinander verschmelzen? Was bedeutet es für uns? Wer sind wir dann für andere? Ich glaube schon, dass es ein neuer Schritt ist, dass etwas ist, was es in der Evolutionsgeschichte nie gegeben hat. Dass von einem Individuum auf ein anderes Individuum in das Organ hinein, was als Zentrum der Individualität gilt, Gewebe übertragen wird. Normalerweise hat die Evolution andere Prinzipien gehabt und könnte sagen, dass hier in gewissem Sinne eine weitere kopernikanische Wende stattgefunden hat, in dem Sinne, dass der Mensch als Person seinen letzten Ort verloren hat, weil ja der Körper ohnehin nicht mehr zur Bestimmung der Identität herangezogen wurde, nun aber auch das Gehirn nicht mehr der Ort ist, an dem er sagen kann, das bin ich, weil auch Hirngewebe zumindest teilweise austauschbar geworden ist. Nach der Entzauberung des Herzens, nun die Zerstückelung des Gehirns? Die postmoderne Patchwork-Persönlichkeit? Ich nehme diesen Widerspruch heute eher so, dass ich einmal überlege, aufhalten lässt es sich offenbar nicht mehr, dass diese Zerstückelung fortschreitet, zu überlegen, ob wir nicht vielleicht dann etwas Positives aus solch einer Kultur gewinnen können, in der damit umgegangen wird, dass wir nun vielleicht, sagen wir es mal progressiv, multiple Persönlichkeiten oder sowas besitzen. Was hier die Medizinethik begleiten kann, ist, glaube ich, dieser Punkt, dass diese Dinge ja nochmal zu Bewusstsein gebracht werden in ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Das heißt, wie wird das Konzept von den Menschenrechten, von der Würde des Einzelnen gehalten werden können, wenn wir sehen, dass er psychisch, körperlich gar nicht so sehr Meister seiner selbst sein kann, wie sich die Aufklärungsphilosophie das noch gewünscht und vorgestellt hatte, dass wir mit diesen Kränkungen umgehen, nicht um zu sagen, ach, seht, der Mensch ist ja nur ein zerstückeltes Wesen, sondern damit wir sehen, dass wir eigentlich das realisieren müssen, was Kant schon längst in seiner Weisheit gefordert hat, dass er sagt, wir müssen den Freiheitsbegriff und den Würdebegriff des Menschen bewahren, auch wenn wir ihn nicht in der Biologie nachweisen können. Wir müssen angesichts der Ressourcen der Erde, der ökologischen Grenzen bei der Bevölkerungsexplosion auch einmal fragen, ja, darf jeder beliebig alt werden? Dürfen wir also an einer Medizin forschen, die den Menschen 150 Jahre alt werden lässt, wenn das bedeutet, dass kein Neuling mehr auf die Welt kommen darf? Das entzauberte Herz vom Siegeszug der Medizin im 20. Jahrhundert. Eine Dokumentation von Barbara Manitz. Es sprachen Ulla Evrar, Uli Plessmann, Werner Rehm, Simone Ritscher und Werner Wölbern. Ton Jutta Körner und Christina Ocker. Regieassistenz Joachim Dix. Regie Nikolai von Koslowski.